lese das Wort Gottes aus Hebräer 11, die Verse 24 bis 29. Hebräer 11, 24 bis 29. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich wirklich richtig auf dieses neue Jahr 2018. Ich finde es toll, wenn so ein Jahr vor einem liegt und es ist so richtig noch unbeschrieben. Und Jesus Christus sagt in Johannes 15, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was er damit sagen will, ist, dass du und ich ohne Jesus Christus nichts von bleibendem, ewigem Wert wirklich tun können. Und gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, was du und ich tun oder auch nicht tun, ist sehr, sehr wichtig. Das hat eine ganz große Bedeutung. Das heißt, du und ich sind sehr wertvoll und das, was du tust oder auch nicht tust, ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich sollte das geschehen mit dem Blick immer wieder auf Gott, auf Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Zeit, die verfliegt teilweise ganz, ganz schnell. Und überleg dir mal jetzt einfach, du wärst jetzt schon ein Jahr weiter, vielleicht zum Anfang von 2019 und blickst zurück auf 2018. Was sind denn die Dinge, die du auf jeden Fall getan haben möchtest? Was ist wirklich wichtig, dass du tust in diesem Jahr 2018? Lebenszeit zu haben ist ein ganz besonderes Geschenk von Gott. Und die Zeit vergeht manchmal ganz schön schnell und manchmal kommt es auch so, dass Leben ganz plötzlich zu Ende geht. 2018, ein neues Jahr vor uns. Worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, dass dieses Jahr 2018 auch ein Jahr des Glaubens sein sollte. Wirklich im Vertrauen und im Blick auf den lebendigen Gott Jesus Christus nach vorne zu gehen. Und aus diesem Grund starten wir heute eine neue Predigtreihe mit dem Titel Glaube, Gott vertrauen in herausfordernden Situationen. Glaube, Gott vertrauen in herausfordernden Situationen. Und was wir dabei machen ist, wir nehmen ein Kapitel im Hebräerbrief, das Kapitel 11, und da wird geschrieben von verschiedenen Männern und Frauen Gottes in der Bibel, die genau das auch in ihrem Leben erlebt haben. Immer wieder die Notwendigkeit im Glauben nach vorne zu gehen, auf Jesus Christus, den lebendigen Gott zu schauen und dann aber auch zu sehen, wie Gott in ihnen gewirkt hat. Heute fangen wir an mit Mose. Wir schauen uns eine Stelle an, Hebräer 11, die Verse 24 bis 29. Und dann auch im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 3 und 4. Und wir werden drei Hauptpunkte haben heute Morgen. Erstens, die Angst und der Kleinglaube von Mose. Die Angst und der Kleinglaube von Mose. Zweitens, was Gott durch den Glauben von Mose bewirkt hat. Und drittens, der größere Mose. Zunächst mal die Angst und der Kleinglaube von Mose, weil ich glaube, das ist für uns alle, auch für dich und mich, immer wieder eine Herausforderung, jetzt auch am Beginn dieses neuen Jahres, wirklich im Glauben, im Vertrauen auf Gott mutig und fröhlich hineinzustarten in dieses Jahr. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen das Leben an von diesem Mose. Und überleg dir einfach mal selber, wo du im Moment in deinem Leben stehst, was dran ist, was gut ist, was gelungen ist, was schwierig ist. Was sind denn die Dinge, die wirklich wichtig sind, auf die es letzten Endes wirklich ankommt? Und bei Mose war es so gewesen, sein Name bedeutet der aus dem Wasser Gezogene. Das war die Zeit, als in Ägypten die Israeliten waren dort in der Sklaverei. Und der Pharao und die Ägypter hatten Angst vor den Israeliten, weil die sich so vermehrt hatten. Und er hatte beschlossen, dass alle Jungs, alle Babyjungs getötet werden sollen. Das heißt, als Mose geboren wurde, war er im Grunde genommen dem Tod geweiht. Es war eigentlich klar, dass er nicht überleben würde, dass er bald sterben würde. Und dann lesen wir unter anderem Hebräer 11, die Verse vorher schon vor, also 22, 23, sagt Gott, weil seine Eltern, die Eltern von Mose, im Glauben agiert haben, im Vertrauen auf Gott, haben sie es nicht zugelassen, dass ihr kleiner Junge getötet wurde, sondern sie haben ihn zu Hause 3 Monate versteckt. Und dann kam der Zeitpunkt, zu dem es nicht mehr möglich war, den zu Hause versteckt zu halten. Aber sie haben ihn auch dann nicht töten lassen, sondern sie haben dieses kleine Kästchen gebaut aus Schilf und so weiter und haben ihn dann ins Wasser gesetzt und haben mit Sicherheit auch gebetet, im Glauben, im Vertrauen in einer sehr herausfordernden Situation, dass ihr kleiner Babyjunge Mose irgendwie doch überleben kann. Und Gott hat es geschenkt, dass just gerade dort, wo er dann war, geschwommen ist in diesem Kästlein, dass gerade dort die Tochter des Pharaos gebadet hat. Und sie hat das Kästlein gesehen und es wurde ihr gebracht und sie hat es geöffnet und sie hat den Babyjungen gesehen und er hat geweint und Gott hat das Herz aufgemacht von dieser Tochter. Und die Tochter des Pharaos hat dann dafür gesorgt, dass er nicht sterben musste. Er durfte eine Zeit lang nochmals zu seiner Mutter sogar, wurde dort entsprechend gestillt und dann ist er zur Tochter des Pharaos gekommen. Das heißt, ein Junge, Mose, der dem Tod geweiht war, Gott hat geschenkt, dass er überleben durfte. Und dann die ersten 40 Jahre seines Lebens durfte er am Königshof beim Pharao aufwachsen. Als Sohn der Tochter des Pharao. Dem ist es äußerlich blendend gegangen. Der war super versorgt gewesen, hatte allen Reichtum, hatte die beste Ausbildung, die man sich vorstellen kann. Aber trotzdem hat er genau gewusst, wo er herkommt, von den Israeliten. Und dann, als er 40 war, hat er erlebt, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen Israeliten entsprechend misshandelt hat. Und der Mose hat beschlossen, dass er jetzt für Gerechtigkeit sorgen wird und auch dafür sorgen wird, das wissen wir vom Neuen Testament, dass er eigentlich dann zu dem Zeitpunkt auch sein Volk befreien wollte, herausführen wollte aus der Sklaverei in Ägypten. Und er hat diesen ägyptischen Aufseher getötet, wurde aber dann entsprechend beobachtet und als Folge davon musste er fliehen in die Wüste. Wie gesagt, Mose, der aus dem Wasser gezogene, der hätte eigentlich gleich ganz jung sterben sollen. Er darf überleben, bekommt die beste Ausbildung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mit 40 denkt er, ich nehme die Dinge in die eigene Hand, es geht grandios schief. Und dann, so berichtet uns die Bibel, für die nächsten 40 Jahre, das heißt von 41 bis 80 Jahre, ist der Mose in der Wüste. Mit seiner super tollen Ausbildung. Und er ist jetzt ein erwachsener Mann und könnte tolle Dinge machen. Und für 40 Jahre muss er Schafe hüten in der Wüste. 40 Jahre Schafe hüten in der Wüste. Jemand, der beim Königshof ausgebildet wurde. Und ich kann mir nur vorstellen, wie sich der Mose wahrscheinlich oft gefühlt hat wie so ein richtiger Versager. Jemand, der es in seinem Leben grandios verbockt, versaut hat. Wie gesagt, Gott hat in seiner Gnade geschenkt, dass er als kleiner Babyjunge gerettet wurde auf wirklich wunderbare Art und Weise durch ein Wunder im Grunde genommen. 40 Jahre am Königshof und jetzt soll er 40 Jahre in der Wüste verbringen. Was für ein Versager. Was hat Gott noch vor mit so jemand wie dem Mose? Hat Gott überhaupt noch etwas vor mit so einem Menschen? Und dann, als er 80 Jahre alt ist, ganz unerwartet tritt Gott wieder ganz stark in sein Leben. Und ich lese aus dem zweiten Buch Mose im Kapitel 3. Als aber der Herr sah, dass er hinging, das ist Mose, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose, dieser Versager, 40 Jahre Schafe hüten in der Wüste und jetzt kommt Gott daher und sagt: Hey Mose, du gehst bitteschön zum mächtigsten Mann der Erde, zum Pharao. Und du wirst hinstehen vor diesem Pharao und ihm sagen: Ich möchte bitteschön die ganzen Arbeitnehmer, die hier kostenlos für dich arbeiten, mindestens 600.000, die möchte ich herausführen aus deinem Lande. Und wie reagiert dieser Mose, als Gott mit diesem gewaltigen Auftrag, dieser gewaltigen Berufung in sein Leben tritt? Denk dran, er ist jetzt 80 Jahre alt, hatte wahrscheinlich gedacht, Gott fängt nie mehr etwas mit ihm an. Und wir sehen bei Mose, dass er reagiert mit Angst und auch mit Kleinglaube. Wir haben 5 Stellen danach, wo er im Prinzip alle möglichen Entschuldigungen versucht zu finden, warum er nicht der richtige Kandidat für diese Aufgabe ist. Da heißt es dann in Kapitel 3, Vers 11, Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und ein bisschen später sagt er, Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Er meint im Prinzip, ich weiß ja nicht mal genau richtig, wie ich dich benennen soll, wie ich dich bezeichnen soll. Und du willst, dass ich zum mächtigsten Mann der Erde gehe? Und dann wird es ganz deutlich, Kapitel 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Das ist nicht nur Kleinglaube, das ist in diesem Punkt wirklich Unglaube. Sie werden mir nicht glauben. Und wenn der lebendige Gott in dein Leben kommt, wenn er zu dir spricht durch sein Wort, die Bibel, durch den Heiligen Geist, ist es keine gute Idee zu sagen: Nein, Gott, Mit Gott in dem Sinne diskutiert man nicht, sondern Gott, wenn er hineintritt in dein Leben, dann ist es gut, in der Gnade Gottes das demütig aufzunehmen, zumindest mal in Ruhe anzuhören. Aber der Mose sagt hier, sie werden mir nicht glauben. Und dann Kapitel 4, Vers 10, Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Das soll heißen, ich kann nicht mal gescheit reden. Ich habe keine gute Stimme und Zunge und so weiter. Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Mose, der versucht sich immer noch herauszuwinden. Gott ist gekommen, als er 80 Jahre alt ist und sagt, ich habe diesen großen Auftrag. Es ist Zeit dafür, dass mein Volk herauskommt, befreit wird von der Sklaverei in Ägypten. Es ist Zeit und ich, der lebendige Gott, habe dich, Mose, dafür ausersehen, auserwählt. Und Mose bringt alle möglichen Entschuldigungen. Hier sagt er, ich kann nicht mal richtig reden. Und dann setzt er dem Ganzen die Krone auf. Im Kapitel 4, Vers 13 sagt der Mose dann zu Gott. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Und im Deutschen kommt das nicht so deutlich raus. Im Hebräischen wird es klarer. Was er sagt ist, lieber Gott, du kannst jeden senden. Such dir irgendjemand aus, aber bitteschön sende nicht mich. So deutlich sagt Gott das zu sagt Mose das zu Gott. Und wie gesagt, wenn Gott in dein Leben tritt, wenn er durch sein lebendiges Wort spricht oder durch einen anderen Christen oder durch den Heiligen Geist, es ist keine gute Idee, Entschuldigung für Entschuldigung zu bringen und zu sagen, Gott, du wirst es nicht tun, wenn der lebendige Gott sagt, ich werde es tun und ich werde dich dazu benutzen. Wir wissen von der Bibel, dass Gott sagt, er selber ist sehr langsam zum Zorn. Das geht ganz, ganz langsam, viel langsamer als bei dir und bei mir. Wir explodieren immer wieder relativ schnell, aber Gott ist ganz, ganz langsam zum Zorn. Aber die Bibel spricht davon, dass auch der heilige, lebendige, liebende Gott irgendwann an einen Punkt kommen kann, an dem er zornig wird. Und an diesem Punkt ist Mose angekommen. Ich lese aus Kapitel 4, die Verse 14 bis 17. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist, dass er gut sprechen kann? Und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun wirst. Toll, dass Gott nicht einfach den Mose dann praktisch rausschmeißt und sagt, okay, dann bekommst du, was du willst, dann benutze ich dich nicht mehr, sondern er möchte ihn nach wie vor einsetzen. Er möchte nach wie vor durch diesen Mose wirken und sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten führen. Aber er sagt, ich stelle dir deinen Bruder Aaron an deine Seite, der gut sprechen kann. Dann macht er bitteschön das dann zu zweit. Und jetzt mit all diesem Kleinglaube und der Angst von Mose, wie gesagt, mit 80 kommt Gott, hat diesen Auftrag und es ist wahnsinnig wichtig, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten befreit zu werden. Mit all dieser Angst und Kleinglaube, die Mose hat, ich möchte, dass du und ich jetzt sehen, dass an diesem Punkt, als Gott dann auch gezeigt hat, er ist ein liebender Gott, aber er kann auch mal zornig werden. Warum wird er zornig? Es ist ihm wichtig, dass sein Volk nicht in der Sklaverei bleibt. Er möchte, dass sie frei werden. Und dann sehen wir hier, dass der Mose dann anfängt, im Glauben zu agieren. Im Vertrauen auf Gott, vielleicht teilweise nur so mit ein bisschen Glauben und vielleicht auch noch mit einer guten Portion Zweifel und Angst. Aber das Tolle ist bei Gott, reicht schon ein kleines bisschen Glaube. Das muss nicht immer grandios groß sein. Natürlich, es ist super. Es tut dir selber gut und ist ein Segen für die anderen, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes auch in 2018 mit ganz tiefem, festem Glauben an Jesus Christus unterwegs bist, ihm nachfolgst. Aber wir sehen hier, dass der Mose in der Gnade Gottes angefangen hat, jetzt nicht weiter zu blockieren und Nein zu sagen zu Gott, sondern wirklich jetzt hat er angefangen, Gott zumindest ein Stück weit zu vertrauen. Ich lese mal direkt die Verse danach, 18 bis 20. Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind. Das heißt, er wollte dann zurück nach Ägypten das tun. Wie gesagt, dort war er 40 Jahre gewesen, im Ausland, in der Wüste, und sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm: Geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian, das ist dort, wo er in der Wüste war: Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Das ist etwas, was auch konkreter, lebendiger, gelebter Glaube bedeutet. Das ist nicht nur so ein abstraktes, ich vertraue Gott in meinem Herzen, damit fängt es an. Wirklich zu sagen, ich setze auf den lebendigen Gott. Wir haben vorher gesungen, so groß ist der Herr, Gott ist groß. Du kannst wirklich mit deinem Leben und solltest mit deinem Leben auf Gott setzen, bauen und vertrauen auf sein Wort. Aber dann heißt lebendiger Glaube auch ganz konkret, Schritte im Glauben zu gehen. Ganz konkret, er ist zurück nach Midian, hat gesagt, es ist Zeit für mich nach Ägypten wieder zu gehen. Früher wollten sie ihn töten, jetzt ist es Zeit zurückzugehen nach Ägypten, und er nimmt auch seine Frau und seinen Sohn mit. Ein ganz konkreter Glaubensschritt. Und wir sehen dann am Ende von Kapitel 4 und Anfang von Kapitel 5, da heißt es: Und Mose tat Aaron kund alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten, und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte, und Mose tat die Zeichen vor dem Volk, das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Das heißt, er hat nicht nur seine Familie nach Ägypten geholt, er hat nicht nur mit dem Aaron gesprochen, gesagt, so sieht's aus, das ist das, was Gott will. Er hat nicht nur mit den Ältesten, den Leitern gesprochen, sondern jetzt im Vers 1, Kapitel 5, danach gingen Mose und Aaron hin und sie sind zu diesem mächtigsten Mann der Erde, zum Pharao, gegangen und haben gesagt, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Dieses Fest, das heißt einfach, dass sie Gottesdienst feiern. Das ist das, was wir heute machen. Gottesdienst ist einfach, Gott zu feiern, weil er ein großartiger, ein liebender, ein treuer, ein gnädiger, aber auch ein heiliger Gott ist. Und das heißt, Mose hat zunächst mal viel Angst gehabt, er hat mit Kleinglaube reagiert, aber dann in der Gnade Gottes, und bei ihm war es so weit, dass Gott wirklich zornig geworden ist, hat er dann in der Kraft des Heiligen Geistes doch angefangen, kleine Schritte des Glaubens zu gehen, ganz konkret. Und so ist es auch bei dir und bei mir in 2018. Glaube heißt, dem Herzen zu vertrauen, mit dem Blick auf Jesus Christus, mit dem Blick in die Bibel, das Wort Gottes. Aber daraus folgen sollten dann ganz konkrete Schritte. Und übrigens, das habe ich vorhin ganz vergessen, das wollte ich noch sagen. Ich hoffe, dass ich sagen darf. Timo und Angelina, die haben auch einen Schritt des Glaubens gemacht und das wollen wir auch feiern. Die beiden haben sich doch glatt an Silvester verlobt. Ist das nicht wunderbar? Genau. Aber das ist auch ein Glaubensschritt. Ein guter Freund von mir, der hat sich da mal schwer getan, hat gesagt, wenn ich mich für die eine Frau entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen Millionen von tollen Frauen. Ein Glaubensschritt, aber es ist gut, so Schritte zu gehen und vorwärts zu gehen. Ehefamilie ist auch ein Geschenk Gottes. Und jetzt lasst uns aber mal reinschauen. Dieser Mose, der wie gesagt Angst hatte, Kleinglaube, jetzt hat er angefangen im Glauben zu agieren. Lasst uns mal schauen, da in Kapitel 11 Hebräer, was Gott, das ist der zweite Hauptpunkt, was Gott bewirkt hat durch den Glauben von Mose. Ich lese einfach jetzt mal die Verse nacheinander durch. Da heißt es im Vers 24 Hebräer Kapitel 11, wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube, der Grund dafür war sein Vertrauen auf den lebendigen Gott. Das ist grandios, wenn du Sohn der Tochter des Pharaos genannt wirst. Da stehen dir alle Türen auf, aber im Glauben, im Blick auf den lebendigen Gott war es nicht mehr so wichtig gewesen. Vers 25, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Und sei doch mal ehrlich, genau das, was hier im Prinzip auch im Großraum München fast alle wollen, endlich den Luxus und alles komplett zu haben, auch Dinge zu tun, die dem Wort Gottes widersprechen, um einfach den flüchtigen Genuss von Sünde zu genießen. Hier wird deutlich gesagt, Mose im Glauben war bereit, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden. Das sind ganz konkrete Glaubensschritte, wirklich hinzustehen, zu sagen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Du kannst mit Sünde rumspielen, du wirst auch die Konsequenzen irgendwann ernten, aber es ist nicht das, was Jesus Christus will. Das ist nicht, wie das Reich Gottes gebaut wird, nicht im Kleinen, in deinen Beziehungen und ganz gewiss auch nicht im Großen. Und da heißt es dann im Vers 26, die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Das heißt, Mose ist Stück für Stück, sicher nicht vollkommen, aber so Stück für Stück mehr und mehr zu einem Mann des Glaubens geworden, der auf Gott vertraut hat, und der den Blick auf die Ewigkeit, auf das, was Gott auch in der Zukunft bereithält, gerichtet hat. Und dann im Vers 27, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie gesagt, zuerst hatte er Angst, überhaupt zum Pharao hinzugehen. Jetzt war in der Gnade Gottes so gereift, dass er sogar nicht mehr Angst hatte, als es darum ging, 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, wahrscheinlich so zwischen 2 bis 3 Millionen Menschen, komplett hinauszuführen aus Ägypten. Wirtschaftlich, finanziell war das ein riesiger Verlust für den Pharao, aber Gott hat ihm diesen Glauben geschenkt. Er hatte keine Angst vor dem Zorn des Pharaos, sondern er hat genau das gemacht, wozu der lebendige Gott ihn berufen hat. Und schaut mal diesen tollen zweiten Satz im Vers 27. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Das ist auch etwas, wenn du im Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes auch in 2018 nach vorne gehst, das schenkt dir nicht nur Freiheit, das schenkt dir nicht nur, dass später klar ist, da wird auch bleibender Wert auch in der Ewigkeit sein, sondern es schenkt dir auch ein Stück weit Entschlossenheit, dass du wirklich diese Dinge tun kannst und umsetzen kannst, die wirklich wichtig sind. Und dann im Vers 28, wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Auch das hat Glaube erfordert, zu sagen, schlachtet die Tiere, nehmt das Blut und streicht es an eure Türrahmen. Da hätte sicher manche gesagt, bist du nicht mehr ganz bei Verstand, lieber Mose. Aber Mose war wirklich in der Gnade Gottes zu einem Mann des Glaubens gereift, nicht perfekt, aber doch hat er immer mehr auch im Glauben agiert. Und deshalb sind die erstgeborenen Söhne der Israeliten, mussten dort nicht sterben. Und dann Vers 29, wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Und wir sehen hier in diesem Text mindestens viermal, auch in anderen Stellen im Hebräer Kapitel 11, da heißt es, der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund dafür war ihr Glaube. Wie Gott gewirkt hat durch den Glauben von Mose. Der Grund dafür war sein Glaube, dieses wirklich zu sagen. Erstens mal, es gibt Gott. Du bist kein toter Gott, du bist ein lebendiger Gott. Auch heute in 2018 in Grünwald und München. Gott ist sehr, sehr lebendig und er ist am Wirken. Und Gott hat auch vor in 2018 hier in unserer Mitte, auch in dieser Großstadt, auch weltweit Stück für Stück sein Reich zu bauen. Und im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du sagst, ich will wirklich so leben, dass Gott sich freut letzten Endes, dann bitte darum, dass Gott dir auch immer wieder diesen Glauben schenkt. Aber dann auch im Glauben konkrete Dinge zu tun, ganz konkrete Schritte zu gehen. Und Gott hat auch etwas mit dir und mit mir vor. Wenn du an diesen Jesus Christus glaubst oder wenn du noch zum Glauben an Jesus kommst, dich noch auf ihn einlässt, dann hat auch Gott für dich ganz bestimmte Aufgaben und Berufungen. Es gibt keinen einzigen Christen, der nicht irgendwelche Berufungen, Aufgaben vom lebendigen Gott hat. Das macht die Bibel ganz, ganz klar. Das muss nicht immer so groß sein wie bei Mose, aber Gott hat ganz bestimmte Aufgaben, die er vor dich stellt. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht am Anfang des Jahres, aber auch immer wieder zwischendurch. Ich weiß, es ist so viel los in unserem Leben und es geht rund und alles Mögliche, aber nimm dir immer wieder die Zeit, in der Bibel zu lesen, auch in Gottesdiensten, Gottesdienst zu kommen, wirklich auf die Stimme des lebendigen Gottes zu hören. Und er wird dich führen und leiten und sagen, hey, das ist wichtig, das ist für dich jetzt dran. Und es gibt Dinge, die sind klar. Ich bin verheiratet, natürlich bin ich berufen dazu, ein liebender Ehemann zu sein. Mach ich's perfekt? Nein. Ich scheidere auch immer wieder, aber trotzdem ist mein Auftrag, in der Kraft des Heiligen Geistes meine Ehefrau Elisabeth zu lieben. Und wenn ich scheidere, sage ich, kannst du mir bitte vergeben? Und sie vergibt mir, weil Jesus Christus ihr zuerst vergeben hat. Aber da muss ich nicht darüber beten, ob ich jetzt Elisabeth lieben soll. Natürlich soll ich sie lieben. Natürlich sollst du deine Arbeit gut machen zur Ehre Gottes und so weiter. Natürlich, wenn du Christ bist, sollst du auch in der Gemeinde dich einbringen. Überleg dir, was das ist, welchen Bereich, aber hör immer wieder auf den lebendigen Gott. Und ich möchte auch allen wirklich von Herzen danken, die sich hier so toll, so treu einbringen. Wenn wir überlegen und reden am Anfang dieses Jahres, worauf kommt es wirklich an? Ich sage euch, letzten Endes gibt es nichts Wichtigeres, als dass Menschen den lebendigen Gott persönlich kennenlernen und dass sein Reich gebaut wird. Und deswegen nimm dir immer wieder die Zeit, auf den lebendigen Wort im Gottesdienst, im Bibellesen, in Kleingruppen zu hören, im Gebet. Und ganz kurz noch den dritten Punkt, es geht ganz schnell, der größere Mose. Wir haben diesen Mose im Alten Testament. Der ist letzten Endes nur so ein Vorläufer, der auf den richtig großen Hinweis, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus ist wirklich der große Heiland und Retter. Mose hat in der Gnade Gottes die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann darfst du in Gottes Gnade erleben, dass Jesus Christus dich herausführt aus der Sklaverei der Sünde und der Schuld. Jesus Christus ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben und auferstanden. Der Mose, toll, dass er die aus der Sklaverei, der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Es ist noch viel, viel wichtiger, aus der Sklaverei der Sünde und von Schuld geführt zu werden. Und Jesus Christus hat es getan durch seinen Tod am Kreuz, aber durch seinen Sieg über den Kreuz, durch seine Auferstehung. Und ich möchte zum Abschluss eine Stelle noch lesen aus Hebräer 12. Das kommt direkt nach dem Kapitel 11, heißt es hier. Und das soll auch einfach eine Ermutigung, ein Ansporn sein für 2018. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, so wie dieser Mose, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Das soll auch wichtig sein in 2018, nicht mit Sünde rumzuspielen, sondern im Blick auf Jesus Christus zu sagen, ich möchte im Glauben und Vertrauen handeln und gespannt sein wie Jesus Christus, die immer mehr Befreiung auch von Sünde schenkt, aber dann auch erleben zu dürfen, was Gott in dir tut und auch durch dich, so wie Gott auch durch den Mose und auch durch andere Männer und Frauen gewirkt hat. Und in dem Sinne, denke ich, können du und ich mit ganz großer Hoffnung, mit ganz großem Optimismus starten in dieses neue Jahr. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du tatsächlich der Wegbereiter des Glaubens bist. Und du weißt auch, wie leicht es für uns ist, ja, einfach den Blick manchmal auf andere Dinge zu lenken, als auf dich und auf dein Königreich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, den Blick auf dich, aufs Wesentliche zu haben. Auf das, was du tun willst, auch hier bei der Gospel Church München, aber auch im Großraum München insgesamt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in der Kraft des Heiligen Geistes in 2018 immer wieder und immer öfter und immer tiefer im Glauben, im Blick auf Jesus Christus voranzugehen. Hilf uns nicht, Angsthasen zu sein, sondern wirklich gespannt zu sein mit einer Vorfreude und Erwartung auf das, was du in unserem persönlichen Leben tust, aber auch im Leben unserer Gemeinde, aber auch im Leben unserer Stadt und unserem Land. In Jesu Namen. Amen.